1962, Sturmflut und Kuba-Krise. Für viele Bundesbürger ist 1962 das Jahr der großen Hamburger Flut. Am 16. Februar 1962 wird die deutsche Nordseeküste von einer ungeheuren Sturmfront heimgesucht, die auf breiter Front die Deiche brechen lässt und insbesondere in Hamburg enorme Schäden anrichtet. Dort koordiniert der damalige Innensenator Helmut Schmidt die Rettungsmaßnahmen, zu denen er auch Militär anfordert. Viele Menschen bewegt aber auch ein Kinoereignis des Jahres. Die Uraufführung des Schatz im Silbersee startet am 12. Dezember 1962 in Stuttgart. Es ist der erste deutsche Western der Nachkriegszeit, der den amerikanischen Western nicht imitiert, sondern durch die romantische Vorlage der Buchromane des Schriftstellers Karl May eine eigene Mischung aus romantischem Märchen und amerikanischem Western schafft. Weitere Filme mit dem Hauptdarsteller Pierre Brice folgen und werden allesamt zum Renner beim Publikum. Weltpolitisch dagegen geht es weniger romantisch zu. Denn 1962 steht auch im Zeichen der Kuba-Krise. Durch die Stationierung von Abschussbasen für Atomraketen auf Kuba produziert die Sowjetunion eine Auseinandersetzung mit der US-Regierung. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Die Welt steht für Stunden an der Schwelle zum Dritten Weltkrieg. Und auch in Deutschland halten die Menschen den Atem an. Die Gefahr ist erst gebannt, als der sowjetische Staats- und Parteichef Nikita Khrushchev seine Waffen aus Kuba zurückzieht. Die Kuba-Krise ist ein vorläufiger Höhepunkt im Kalten Krieg zwischen den beiden Supermächten. Was sonst noch geschieht? Verteidigungsminister Franz Josef Strauß muss nach Bekanntwerden der Spiegel-Affäre zurücktreten. Ein unliebsamer Artikel war in Regierungskreisen zum Anlass genommen worden, massiv gegen das Nachrichtenmagazin vorzugehen. Ebenfalls in Hamburg, wo die Spiegel-Affäre ihren Ausgang hat, spielen 1962 die Beatles mehrere Monate lang im Star Club. Für den Stil der vier Pilzköpfe wird diese Zeit prägend sein. In ihrem Heimatland England wird in der britischen Vogue erstmals der Minirock abgebildet. Erfunden hat ihn die britische Modeschöpferin Mary Quant. Das Freiheitssymbol sieht man bald auch auf deutschen Straßen. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/brd.